Aus den Wunden wächst das Wissen, aus den Tränen wächst der Trost. Aus den Leiden wachsen Lieder, rosenschön und menschengroß.